Du hörst eine Entspannungsmeditation für Eltern. Wenn du die Nerven zu verlieren drohst, wenn gerade alles zu viel ist, wenn du dich vom Familienalltag überrollt fühlst, dann ist diese 10-minütige Meditationsreise genau richtig für dich. Gönn dir hier und jetzt eine kleine Auszeit vom Alltag. Such dir einen Ort, wo du jetzt für 10 Minuten ungestört meditieren kannst. Kleb ein Post-it, bitte nicht stören, an die Tür. Schalt dein Telefon aus und lockere deine Kleidung. Ready? Die Reise beginnt. Mach es dir für ein paar Minuten so bequem wie möglich. Setze dich entspannt hin, auf einen Stuhl oder in den Schneidersitz, wie du magst. Du kannst dich auch auf den Boden legen und die Beine hochlegen. Schließe jetzt deine Augen. Sitzt oder liegst du bequem? Wenn du sitzt, es gibt eine natürliche, gerade Haltung, die eine gewisse Würde hat. Würde, Würde, Würde, Würde, Würde. Wende dich jetzt ganz deinem Atem zu, ohne ihn absichtlich zu beeinflussen. Fühlst du deinen Atem? Beobachte ihn, als wäre er ein scheues Tier im Wald. Nicht absichtlich pressen, nicht ziehen. Geräusche, Gerüche um dich herum. Höre, lausche, rieche. Nimm sie wahr. Alles gehört dazu. Beobachte, wie deine Gedanken kommen und gehen. Beim Ausatmen lässt du sie einfach weiterziehen. Du kannst immer wieder zum Atem kommen, wenn du merkst, du bist schon wieder weg mit deinen Gedanken und Gefühlen. Du kannst immer wieder an deinen Atem andocken. Vielleicht ist dein Geist unruhig. Vielleicht wandert er tausende Male hin und her. Er kreist um Sachen, die noch zu erledigen sind. Dinge, die dich ärgern, dich ängstigen. Dinge, die du haben willst, machen musst und nicht willst. Das sind deine Gefühle und Gedanken. Lass sie einfach sein. Sein, sein. Beobachte das alles wie ein Außenstehender. Dann lass es gehen. Schiebe deine Gedanken, Gefühle wie eine dicke, weiche, dunkle Wolke fort. Auf deinen Atem und sei einfach im Hier und Jetzt und Jetzt und Jetzt und Jetzt und Jetzt und Jetzt. Du spürst, wie deine Gesichtsmuskeln weich werden, sich entspannen. Dein Hals und Nacken entspannen sich. Die Entspannung wandert langsam den Rücken hinunter. In dein Becken. Von dort aus entspannen sich die Ober- und Unterschenkel. Die Entspannung fließt durch deinen Körper bis hinunter zu deinen Füßen. Formt sich zu einem leichten Lächeln. Es ist, als würde die Sonne warm in dein Gesicht scheinen. Wir haben nie etwas anderes als das Jetzt. Wir haben immer wieder von Neuem die Gelegenheit, es zu unserem Besten zu nutzen, um unsere Kinder und um unsere selbst willen. Das Lächeln auf deinen Lippen hält an. Jedes Kind ist einzigartig, genau wie du. Jeder Mensch hat ganz spezielle Bedürfnisse. Jeder sieht die Welt auf seine eigene, einzigartige Art und Weise. Bewahre ein Bild deines Kindes, deiner Kinder, in deinem Herzen und betrachte es vorbehaltlos. Lerne das Wesen eines jeden einzelnen Kindes zu würdigen und wünsche ihm das Beste. Achte auf dich und deine Bedürfnisse. Je entspannter und stärker du innerlich bist, desto entspannter und gestärkt lebst du in deiner Familie. Wenn du jetzt gleich die Augen öffnest, nimm etwas von der Entspannung und dem Lächeln mit. Räkel und streck dich. Was kannst du deinem Kind, was kannst du dir jetzt Gutes tun?